Bastian überlegte, dann schüttelte er den Kopf. »Was ihr von mir erwartet, kann ich jetzt noch nicht tun. Später werde ich euch allen helfen, aber zuerst muss ich die kindliche Kaiserin treffen. Darum helft mir, den Elfenbeinturm zu finden.« Die Wesen schienen keineswegs enttäuscht. Nach kurzer Beratung untereinander erklärten sie sich alle höchst erfreut über Bastians Vorschlag, ihn zu begleiten. Und kurze Zeit später hatte sich der Zug, der nun schon einer kleinen Karawane glich, in Bewegung gesetzt. Den ganzen Tag über stießen neue Ankömmlinge zu ihnen. Nicht nur die am Vortage von Atreo angekündigten Sendboten tauchten von allen Seiten auf, sondern noch viel mehr. Man sah bocksbeinige Faune und riesige Nachtalben, Elfen und Kobolde, Käferreiter und Dreibeiner, einen menschengroßen Hahn in Stulpenstiefeln und einen aufrecht gehenden Hirsch mit goldenem Geweih, der eine Art Frack trug. Überhaupt gab es unter den Neuankömmlingen eine Menge Wesen, die keine Ähnlichkeit mit menschlichen Gestalten hatten. Insgesamt waren es inzwischen schon an die 100. Und alle waren gekommen, um Bastian, den Retter Phantasiens, zu begrüßen und ihn um eine eigene Geschichte zu bitten. Aber die ersten 7 hatten den neu Hinzugekommenen erklärt, dass die Reise zuerst zum Elfenbeinturm gehe, und alle waren bereit, mitzuziehen. Gegen Abend erreichten sie den Wasserfall. Und bei Einbruch der Nacht hatte der Zug die höher gelegene Ebene verlassen, war einen geschlängelten Bergpfad abwärts gezogen und befand sich nun in einem Wald aus baumgroßen Orchideen. Es waren gefleckte und ein wenig beunruhigend aussehende Riesenblüten. Deshalb wurde beschlossen, für alle Fälle Wachen über Nacht aufzustellen, als man das Lager aufschlug. Bastian und Atreo hatten Moos, das überall reichlich wuchs, zusammengetragen und sich daraus ein weiches Lager gemacht. Fuchur legte sich in einem Ring um die beiden Freunde herum, den Kopf nach innen, so dass sie für sich und geschützt waren wie in einer großen Strandburg. Die Luft war warm und von einem eigentümlichen Duft erfüllt, der den Orchideen entströmte und nicht sehr angenehm war. Es lag etwas in ihm, das Unheil verkündete.